Hallo. Herzlich willkommen zu unserem Konzert. Ist es besser, wenn ich auf Deutsch oder auf Englisch spreche? Auf Deutsch, okay. Wir werden Lieder singen. Wir werden Lieder singen aus Griechenland und auch von den Ländern, die drumherum sind, den Nachbarländern, weil es sehr schwer ist, diese Musik in Länder, also Grenzen, durch diese Musik zu setzen. Wir fangen jetzt mit einem Lied an von Dimitri und Veronika. I can say this explained in English. So this lead is based this type of singing is called Miroloi, and it is from Epirus, so this is a region that is held between Greece and Albania. And with this song, people start the events so that they can remember the people that cannot be with us, either if they passed away or because they are in some place that, yes, they are far away, working abroad, or yes, and me, I wrote this song on this night. It's for the people that are in prison and cannot be Einladung zu den Veranstaltungen, die wir haben. Jetzt ein schönes Konzert und jetzt freue ich mich auf Herrn Amatzakoris und eure wunderbaren Stimmen. Wir machen es auf Deutsch. Ich würde noch ganz kurz übersetzen, was Dimitris vorhin gemeint hatte. Traditionell fängt man in Griechenland oft ein Konzert mit einem Midoloi an, was ein Lied ist, um für die Leute, die nicht hier sein können, die entweder verstorben sind oder in einem anderen Land arbeiten oder verreist sind. Und er hat es, diese Version hat er speziell für die Leute gemacht, die jetzt gibt es unser nächstes Lied, es heißt Ya Salió, Nenamar, und das ist ein Sephardic-Lied. Sie kennen es. Das ist spanisch-jüdisch und Thessaloniki, eine Stadt in Griechenland, da gab es so viele, viele Sephardic. La esposica está en el baño, la esposica está en el baño, vestida de colorado, échate a la mar, échate a la mar y alcánzalo, échate a la mar yo bien me echaba, a la mar yo la suegra licencia me daba, échate a la mar y alcánzalo, échate ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido alí blanco, ya salió de la mar. Con un vestido alí blanco, ya salió de la mar. Entre la mar y el río, entre la mar y el río, nos creció un árbol de mimbrío, ya salió de la mar. Nos creció un árbol de mimbrío, ya salió de la mar. La novia ya salió del baño, la novia ya salió del baño, el novio ya la está esperando, ya salió de la mar. El novio ya la está esperando, ya salió de la mar. Entre la mar y la arena, entre la mar y la arena, nos creció un árbol de almendra, ya salió de la mar. Nos creció un árbol de almendra, ya salió de la mar. Ah. Oh, πέτρουγκο μωρί μαλαϊμό. Μπρε πέτρουγκο μαλαϊμό. Χι σε γιώτη με μωρί γιοπίτο. Σε γιώτη με γιοπίτο. Χι νίτε γιώρο μωρί νενάιτο. Νίτε γιώρο νενάιτο. Χι βάσε σε λο μωρί το τρίγιο. Βάσε σε λο το τρίγιο. Ρα πάρβο γιώρο μωρί πέτρουγκι. Πάρβο γιώρο πετρούγκινο, πετρούντσιτσα μωρί γιώροβο, πετρούντσιτσα γιώροβοδι. Γιας δόλιδε μωρί λουδόμλα, γιας δόλιδε λουδόμλα, τι να σε φάνα μωρί να στέδα, να σε φάνα να στέδα, τι να σε φάνα μωρί να τάνε, να σε φάνα να τάνε, τι να τάνε τσο μωρί το πέτρουν. Να ήταν έτσι το πέτρουγκα, σπερτσίκος η μωρή κυπκάρο. Σπερτσίκος η κυπκάρο, νη σνότζες η μωρή τσελίκα. Σνότζες η τσελίκα, γεια. Σαββατό βράδυ με διώξαν οι γονείς μου. Πω το σπίτι, πω το σπίτι μας καλέ μου. Ψάλτηκε γραμματή. Ich werde euch die Übersetzung mal kurz vorlesen. Sie sagte, wieder verdunkelt sich der Himmel mit Wolken, wieder will es regnen. Es fällt der Hagel wie Körner und sie fallen und wollen mich töten. Und wenn sie mich töten, den Weißen. Und wenn sie mich, den Fremden töten, was wird werden? Hier weint man nicht über den Fremden, noch beerdigt man ihn. Πάλι σύνε κι ο χαμανάμαν, πάλι σύνε πιας ουρανός. Πάλι, πάλι να βρέξει θέλει. Rearrangement. So, das nächste Lied ist auch wieder aus der Ipidus-Gegend, aber auf Albanisch. Yeah. das nächste Lied ist auch wieder aus der Epirus Gegend, auf Griechisch gesungen. Und in den Deropolis, das ist eine Gegend dort, in einem Feld wurde ein Baum gepflanzt. Und unter diesem Baum legt sich Janine mit seinem Pferd. Und das Pferd sagt zu Janine: Los, hüpf auf, hopp on, und lass es los. Und Janine dreht sich zu dem Pferd um und sagt: Ich kann nicht mein liebes Pferd, ich bin verwundet. Und danach kommt Mori Kupulan. Sag ich wieder was. Thank you. Valika. Yeah. φίλησα κι αρρωστήσα και το γιατρό δε φωνάξα. Und schließlich am 16. Juli dann die Berliner Sinfoniker. Ich habe nicht versprochen, das sind die Sinfoniker, die machen symphonische Musik, aber mit den Stimmen. Jetzt hören wir noch zwei Herren. Veronika spielt noch was. Ja, also wir können jetzt noch einschieben und da können Sie alle mitmachen. Es sei zum Beispiel, Sie können singen, Sie können aber auch tanzen. Das ist ein wunderbarer Dreierrhythmus. Also freuen Sie sich nicht, die Kirche mit zu rocken. Ein altes Revolutions- und Räuberlied aus Calabria und es sagt etwa so etwas wie: Lasst uns unsere Instrumente endlich wegschmeißen und die Pistolen rausholen. Und damit wollen wir jetzt die reichen Banken stürmen und alle denen, die uns abnehmen und überhaupt dem Volk nicht alles geben, was wir brauchen. Und genau, also wir sind natürlich Pazifisten, aber wir stehen konventionelle und wir lieben Räuber. Also in diesem Sinne singen Sie mit und tanzen Sie. sprichst. Nicht geplant. Thank you. Ad esse tarana